Kundgabe 5077. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.3.1951. Wiederkommen des Herrn. Gegenwart. Zeugen der neuen Erde. Und ihr alle sollt Zeugen sein meiner Kraft und Herrlichkeit. Ihr sollet mein Wiederkommen erleben, teils im Geist und teils im Fleisch. Denn die Zeit neiget sich dem Ende zu, und es wird geschehen, wie ich es verkündet habe, stets und ständig. Ihr sollet mein Wiederkommen erleben und davon zeugen im Paradies, auf der neuen Erde. Denn die mir treu bleiben bis zum Ende, die werde ich auf die neue Erde versetzen, wo sie mein Wort auch verkünden sollen, wie sie es nun tun in meinem Auftrag. Ich weiß es, wer dafür tauglich ist, und werde meine Knechte wohl zu schützen wissen vor dem Untergang. Ich werde meine Jünger der Endzeit mit außergewöhnlicher Kraft versehen, auf dass sie gut ihres Amtes walten können, auf dass sie mutig kämpfen gegen alle, die mir feindlich gesinnt sind, und ihren Hass auch auf die meinen übertragen. Und keiner wird von ihnen eher von der Erde scheiden, als bis seine Mission erfüllt ist. Die Letzten auf dieser Erde aber sollen die Ersten auf der neuen Erde sein, wo auch ihre Aufgabe die gleiche sein wird. Mein Wort zu verkünden, wenn auch in anderer Weise, denn es wird freudig und verlangend entgegengenommen werden. Es wird erkannt werden als das, was es ist. Als Liebesbeweis des Vaters, der seine Kinder beglücken will. Alle werden meine Stimme erkennen, so ich durch euch zu den Menschen spreche. Denn alle haben sie die Feuerprobe bestanden auf dieser Erde und sind mir treu geblieben. Darum wird auch ihr Lohn groß und beglückend sein. Ein harmonisches Leben im Paradies auf der neuen Erde, das noch kein Mensch sich vorstellen kann, das aber ihnen beschieden ist. Auf dass meine Macht und Herrlichkeit offenbar werde. Und ich selbst werde bei ihnen sein. Ich werde kommen in den Wolken und sie heimholen und bei ihnen verbleiben, weil sie meine Kinder geworden sind durch ihre Treue, die sie mir erwiesen haben im letzten Glaubenskampf. Denn sie werden furchtlos sich zu mir bekennen. Sie werden von mir zeugen, ohne mich gesehen zu haben. Und sie werden darum auch mich in aller Glorie zu schauen bekommen, bevor das letzte Ende gekommen ist. Und was ich ankündige, das erfüllet sich. Ich werde wiederkommen, und ihr werdet es erleben. Noch glaubet ihr es nicht, dass die Zeit so nahe ist, dass ihr die Schrecken der letzten Zeit erleben müsset und dass diese Erde vernichtet wird durch meine Zulassung. Noch glaubet ihr es nicht, dass die Ankündigungen durch Seher und Propheten die Jetztzeit betreffen und dass ihr Menschen der Jetztzeit große Dinge erlebet, die kein Mensch sich vorstellen kann, weil diese Erde solches noch nicht aufzuweisen hatte. Doch mit Entsetzen und Verwunderung wird die Menschheit bald die Geschehnisse verfolgen, die eine baldige Auflösung der Erde glaubhaft machen. Und dann geht es sehr schnell dem letzten Ende entgegen. Doch meine Auserwählten werden die Zeit überstehen, weil es mein Wille ist und weil auch diese Zeit Zeugen haben soll, die ausersehen sind, davon zu reden, auf dass meine Macht und Herrlichkeit offenbar werde unter den Nachkommen des Menschengeschlechtes auf der neuen Erde. Denn es soll dies als Überlieferung den Nachkommen erhalten bleiben, weil auch dann wieder eine Zeit kommen wird, wo die Sünde überhand nehmen und meiner nicht geachtet wird. Dann soll das Zeugnis derer den Menschen Warnung und Mahnung sein, welches Schicksal die erleben, die meiner völlig vergessen. Dann soll Erwähnung getan werden des Unterganges der alten Erde und des letzten Gerichtes, das entschieden hat über Leben und Tod, über Glückseligkeit und Verdammnis. Amen.